D3a. Ich berichte über Frau Gertrud Naumann, eine 79-jährige Patientin, die sich bei einem Sturz von der Kellertreppe eine Oberschenkel- und Beckenfraktur zugezogen hat. Anamnestisch ist bei der Patientin eine Hypertonie, ein Diabetes mellitus Typ 2 und eine kompensierte Herzinsuffizienz bekannt. Während der operativen Versorgung wurden insgesamt 3 Erythrozytenkonzentrate transfundiert und 4 Liter Ringer-Laktatlösung infundiert. Die Patientin wurde auf der Intensivstation extubiert. Im Lauf des Nachmittags klagte die Patientin über zunehmende Atemnot. Die O2-Sättigung fiel trotz Sauerstoffgabe von 6 Liter pro Minute unter 90%. Auskultatorisch zeigten sich ubiquitär grobblasige Rasselgeräusche mit schaumigem rosafarbenem Auswurf. Die durchgeführte arterielle BGA ergab eine respiratorische Azidose. Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Oberarzt wurde die Patientin reintubiert, sediert und eine Entwässerungstherapie durchgeführt. Der hinzugezogene kardiologische Kollege konnte in der Echokardiographie des Herzens die Verdachtsdiagnose einer Linksherzinsuffizienz bestätigen. Im Röntgenthorax konnte der Verdacht eines Lungenödems ebenfalls bestätigt werden. Der Zustand der Patientin verbesserte sich innerhalb der folgenden 24 Stunden. Sie konnte am Folgetag extubiert werden. Gestern haben wir sie auf die Normalstation verlegen können. Die Patientin soll im Laufe der nächsten Woche in die Reha-Klinik in Bad Lauterhausen verlegt werden. Ich habe diesbezüglich schon eine Zusage von der zuständigen Oberärztin Frau Domrindt erhalten.